Aus heutiger Perspektive können wir konstatieren, wir sollten Bicker und Heberer dankbar sein, weil sie sich des Fundes annahmen und ihn als Lückenfüller für ihr völkisches Ideologiegebäude missbrauchten, verhinderten sie, dass sich andere für die Schamanin interessierten. Und da es den beiden letztlich nur um den Schädel ging, wurde ihr restliches Skelett nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das wird sich später leider ändern. Es hätte auch anders kommen können. Das Dritte Reich war voller Phantasten, die mit ihren teils okkulten, teils abstrusen Theorien große Aufmerksamkeit erhielten. Heinrich Himmler hatte immer ein offenes Ohr dafür. Erinnert sei nur an Karl Maria Willigut, der in der SS den Namen Weißtor führte. Er ist auch als Himmlers Rasputin bekannt, weil er diesen in esoterischen Angelegenheiten beriet. Immerhin behauptete Willigut als Mitglied der uralten Asa-Sippe mediale Fähigkeiten zu besitzen und schlug dem Reichsführer SS die Einführung einer germanischen Urreligion vor. Wer weiß, was Himmler mit unserer Schamanin angestellt hätte, wenn er erfahren hätte, wer sie wirklich war. Abwegig ist das keinesfalls. Wenig bekannt ist Himmlers H-Sonderauftrag, H wie Hexen. Forscher durchforsteten in seinem Auftrag in geheimer Mission über Jahre hinweg Archive und Bibliotheken nach Dokumenten frühneuzeitlicher Hexenprozesse. Ziel war es, eine Hexenkartothek anzulegen. Himmler glaubte nicht nur, einige seiner eigenen Vorfahrinnen seien auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Er sah Hexen als die letzten Vertreterinnen der alten germanischen Religion an, die von der katholischen Kirche mit Hilfe des Weltjudentums ausgerottet werden sollte. Eine 9000 Jahre alte, offenkundig zauberkundige Urahnin würde Himmler um den Schlaf gebracht haben.